Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 968, an Schiller. Hier eine sonderbare, fast möcht ich sagen, traurige Lektüre, wenn man nicht so viele falsche Tendenzen gehabt hätte und noch hätte mit halbem Bewusstsein, so begriffe man nicht, wie die Menschen so wunderliches Zeug machen könnten. Ich hoffe, Sie heut zu sehen, den 10. September 1804. G.